Mag du, ich mag dich auch sehr, Stefan. Servus, Florentin. Ah, 2 Cent gefunden. Cent auf dem Boden gefunden. Vor allem auch auf einem ähnlich bronzefarbenen Boden. Du hast jetzt dir Kopfhörer aufgepflanzt, oder was? Ja, du kannst. Warte, ich kann dir auch noch welche geben. Aber tatsächlich, ich mag Kleingeld sehr gern. Weil ich mag Kopfhörer sehr gern. kriegst du. Ich habe einen riesigen Eimer bei mir zu Hause mit ganz viel Kleingeld drin. Und ich hasse Kleingeld. Und das, ich habe ja herausgefunden, es kostet auch wahnsinnig viel in der Produktion, wo ich mich frage, dann mach doch nur Scheine. Auch in den USA, warum machen die auch noch Münzen? Die haben ja schon den 1-Euro-Schein, Dollarschein. Das ist alles ein bisschen fragwürdig. Aber der Erste, der leidet unter Kleingeldverbot, sind Obdachlose. Ja, dann soll man denen diese EC-Karten-Slots geben. Einfach vor sich, ähnlich verranzt und selbstgebaut wirkend, einfach so einen Schlitz vorne hinstellen, wo man einfach mal das in die EC-Karte durchzieht und 1 Euro eingibt und dann ist er gut. Also ein Patreon-Ding. Ich wurde letztens am Hauptbahnhof verarscht, kennen die meisten jetzt schon aus meinem Moin Moin. Aber hat jemand gesagt, er will eine... Herzlich willkommen zum Podcast übrigens. Der zweiten Quelle für coole Florentin-Will-Stories. Das Podcast kenne ich schon aus Moin Moin. UFO. Mir wurden 20 Euro abgeknüpft von so einem Typen, der gehauptet hat, er will eine Fahrkarte kaufen. Aber war unangenehm. Ich habe jetzt tatsächlich mein Vertrauen in die Menschheit verloren. Warum gibst du jemandem 20 Euro? Was hat er gesagt? Weil der gesagt hat, er hat ein Vorstellungsgespräch in Essen und will da hinfahren und braucht 20 Euro. Dann habe ich ihm 20 Euro gegeben und hat er gesagt, nein, er braucht jetzt aber auch noch ein Ticket für seine Cousine und will 40 Euro. Dann hat er gesagt, nee, so viel nicht. Und ich glaube, sein ganzer Trick war, dass er möglichst verhindern wollte, dass er schon in den Automaten geworfen wird. Weil er stand am Automaten und egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt, schaut es euch mal in meinem Moin Moin an. Nein. Auf jeden Fall. Bleibt diesen Podcast treu. Nö. Hier gibt es auch gute Sachen. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein Vertrauen in die Menschheit verloren. Menschen sind schlechte Wesen, die guten Qualitäten von anderen Menschen ausnutzen, wie du, der hier schön Schoko, Keks und Cookie Crumble schnabulierst hier gerade. Ich verstehe dich nicht mehr. Ich habe mir extra mal so ein Snack-Buffet hier aufgebaut. Jaffa Cake, Pflaume, schön Weihnachtsedition, Pflaume. Warum ist Pflaume Weihnachten? Hat das nicht Pflaume mit Weihnachten zu tun? Dann hier so schöne Weihnachtscookies. Und du kannst das alles nicht essen. Du nimmst aber auch nicht ab durch deine vegane Scheiße. Nee. Heißt, du hast einfach irgendwann entschieden, ja, soll ich mein Leben ein bisschen schlechter leben? Ja. Das Leben darf nicht zu gut sein. Das ist, wenn du immer am Limit bist, dann hast du nichts, worauf du dich freuen Doch, kannst. Doch, neue Limits. Was war das letzte Limit, das du durchbrochen hast, Stefan T.? Mein letztes Limit, was ich durchbrochen habe, Erste-Klasse-Ticket. Einfach mal schön, Erste-Klasse-Ticket in der Bahn. Das ist ein bisschen besser, neues Limit. Und dann ist das Problem, du musst finanziell mit deinen Limits aber auch mithalten können. Irgendwann musst du halt aufstocken finanziell, damit du immer neue Limits erreichen kannst. Das ist nichts für Obdachlose oder arme Leute, die können nicht immer neue Limits sich setzen. Kennst du die Z-Skala? Die Z-Skala sortiert Podcasts nach der Dauer, die es braucht, von Podcast-Anfang bis zum ersten ICE-Zugreferenz. Wirklich? Wir sind momentan auf Platz 4 der Z-Skala. Von, ganz kurz, was ist Platz, was heißt das? Heißt es, bei uns kommt es schnell oder bei uns kommt es langsam? Bei uns kommt es schon ziemlich schnell, aber es gibt 3 Podcasts, wo es schnell läuft. Selbst Gästeliste Geisterbahn, die in einem Zug aufgenommen haben, sind auf Platz 6. Also wir müssen uns ein bisschen ranhalten, aber es ist eine spannende, Statistik. Halt, erzählen meine U-Bahn-Stories auch dazu? Ja, Nein. Dann bist du schuld, definitiv, weil du die Meister deinem ICE verbringst und immer ICE-Stories erzählst. Richtig, herzlich willkommen beim Podcast UFO. Ihr habt das schon gemerkt, Stefan Tietz ist immer im Haus. Wir haben mal wieder, wir sind mal wieder abgeschoben worden so ein bisschen. Wir sind in einem falschen Raum, es klingt ein bisschen Hall! Wir sind im Maskenraum, Stefan trägt eine lustige Perücke. Er hat nur sehr oft Hall gesagt. Falls ihr euch fragt, boah, das war echt ein krasses Echo jetzt. Nee, er hat nur ein paar Mal Hall gesagt. Naja, Stefan hat eine lustige Perücke auf. Ja. Er hat sich diese Nadeln auch in die Kopfhaut gedrückt. Das ist keine Perücke. Das ist meine neue Frisur. Danke, dass es dir aufgefallen ist. Oh. Das ist der Wintertrend für mich heute. Ich dachte mal, ey, Friseur gehen ist so eine Sache. Oh, man will auch, ich habe immer den Angst, ich will jetzt eigentlich ganz, ganz zum Friseur und ich will meine Haare länger wachsen lassen. Das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, woher das Ziel kommt, aus irgendeinem ästhetischen Bewusstsein, keine Ahnung. Ich will einfach auf meinem oben, der Pony soll länger sein und der soll so mir ins Gesicht fallen. Dir ist schon klar, dass du nicht zum Friseur gehen kannst und sagen kannst, hallo, ich hätte gerne längere Haare. Eben. Und genau das klingt jetzt erstmal wie ein lustiges Problem. Haha, werdet ihr gesagt haben. Lustiger Gag von Florentin. Aber so einfach ist das nicht. So einfach kommst du mir nicht davon. Denn natürlich muss es die ganze Zeit geschnitten werden. Hinten die Haare müssen in Form gebracht werden. Die Seiten müssen geschnitten werden. Hinten muss geschnitten werden. Das kann nicht alles gleichmäßig länger werden. Das sieht ja scheiße aus. Also du möchtest jetzt kontrolliert deine Haare länger wachsen lassen. Und ist das die nächste Stefan-Phase? Und wie sagt, nein. Aber wie, das ist, glaube ich, keine Phase. Ich glaube nicht, dass es einige Stunden meines Tages einnimmt, diese Phase. Aber vielleicht ist es eine Phase. Aber ich muss auf jeden Fall zum Friseur gehen und dem sagen, sagen Sie mir, was ich tun soll, damit meine Haare wachsen, ohne dass es zwischendurch scheiße aussieht. Hast du schon mal geheadbanged? Nee. Ich habe es versucht. Du hast noch nie geheadbanged? Ich will das nicht so sagen, weil das bestimmt habe ich schon mal irgendwann geheadbanged. Bestimmt habe ich schon mal in meinem Zimmer gesessen. So richtig Hände auf Knie, ein bisschen in die Hocke und so richtig den Kopf gebankt. Das ist schon lustig, diese Hand auf Knie-Geste. Ja. Haar auf K. Dieses It's getting serious. Ja, ist schon sowas wie, jetzt geht's los. Das ist jetzt kein Hobby mehr. Das ist schon mehr als das. Und vor allem, ich habe jetzt auch vor, eine Weile zu bangen. Das ist jetzt nicht nur so, ich meine, gut, wie lange hältst du in der Regel denselben Tanzschritt? Lange, wirklich? Ja, ja? Ich habe nur einen. Aber sag mal ungefähr eine Zeitangabe. Weil man ist ja so, also man ist ja schön eine Disse im Club, im Q-Club in München, irgendwie Kufa, Kulturfabrik, irgendwie mal schön. Gott, wie viele Abkürzungen herauskommen. Ballert einfach mal. Und dann ist mal irgendwie, keine Ahnung, du machst gerade irgendwie den schönen Raise the Roof Move, wo du so die Hände mit flache Hände so nach oben pumpst. Wie lange macht man den? Und man denkt sich nach 4 Sekunden, ich muss mir jetzt was anderes ausdenken. Aber wie lange hältst du so einen Move durch? Also was ist so bei dir die Frequenz? Ich habe nur einen Move und deswegen kann ich solide sagen, 4 Stunden. Vier Stunden pro Move? Einfach 4 Stunden mal einen Move. Und der ist einfach nur linkes Bein nach links, rechtes Bein nach links, rechtes Bein nach rechts. Das nennt man Laufen, Stefan. Davon rede ich Bein jetzt nicht. Linkes Bein nach rechts. Und das die ganze Zeit, vielleicht manchmal schnipsen. Wo ich mir denke, ist schnipsen noch ein Thing? Gott, ich weiß nein. Es doch auch immer nicht. Du kannst in einem Club nicht schnipsen, das Ey, geht nicht. Ich finde, ich hätte gerne Selbstbewusstsein. Ich finde, je höher die Hände wandern beim Tanzen, desto mehr Selbstbewusstsein hat man. Ah, interessante Theorie. Irgendwann kommen nämlich dann die Frauen, die mal so die Hände dann hochschmeißen und dann wirklich einfach die Hände ganz hochstrecken und dann sich so schlangenmäßig tanzen. Das ist wirklich die größte, die größte Art zu tanzen. Oder auch ein Klassik-Tänzer, der die Arme hochnehmen, damit die Frau unten durch kann. Du meinst den Dirigenten mit Klassik-Tänzer. Im Grunde ist Tanzen eine Antwort auf die Frage, wohin mit? Und jedes Körperteil hat eine andere Antwort. Wohin mit den Schultern, wohin mit dem Bauch? Und dein Schnipsen ist halt eine Frage auf, wohin mit den Fingern? Das ist eine berechtigte Frage. Nee, wohin mit den Händen, ja. Ja, gut, aber die Frage ist ja, sobald die Frage aufkommt, machst du es eigentlich schon falsch. Wenn du dir fragst, wohin mit meinem Arm, ist eigentlich schon falsch. Aber jeder beantwortet die Frage auf seine eigene Weise. Manche Promis haben, wohin mit meinem Penis, ein bisschen falsch beantwortet in letzter Zeit, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen zum Satire-Podcast. Mit der feinen Klinge der Satire greifen wir an und filetieren die Kulturlandschaft. Es ist ein Satire-Filet. Kennst du diese Käse-Dinger, wo man den Käse so von oben so abkurbelt? Ja. Das ist auch, glaube ich, so ein Weihnachts- und Feiertagsding, wo hast man das eine mal so. Käsereibe? Nein, aber es gibt so Sachen, die man einfach mal auspackt. Ich habe ja letztens schon geredet von Zimt, dass irgendwie allein die Tatsache, dass es Feiertage gibt, sorgt dafür, dass die Feiertage noch besonderer werden, weil man alles, was man sich nur manchmal leisten kann, dann an den Feiertagen macht. Da siehst du an Pfingsten, da siehst du an frohen Leichnam. Fondue zum Beispiel. Fondue ist verrückt, aber du sagst, mein Gott, wir machen es nur an einem Tag. Wenn ich nach Hause komme, mein Pokémon-Rucksack in die Ecke werfe, dein Fondue-Kessel raus. Und meine Mama sagt, hey, ich habe Fondue gemacht, sage ich, stopp! Halt die Fresse, du... Ey, apropos, ich muss ganz kurz was raussuchen, weil es unfassbar ist. Ganz kurz, füll mal. Ja, okay. Ich weiß ungefähr, worum es geht. Aber das stimmt, du hast natürlich recht. Denn wir haben vor 2 Wochen, habe ich abends geraclettet. Am Wochenende. Du hast alleine geraclettet? Nein. Nein? Okay, ich dachte... Aber das ist schon interessant, weil das mitten im Jahr kommt einem das komisch vor. Das ist ein typisches Silvester-Ding. Und einfach dieses Auspacken, dieses aus dem Keller das Raclette-Gerät holen, was natürlich noch dreckig ist von einem Jahr, und dann anfangen, das sauber zu machen und so, das ist schon ein bisschen, das fühlt sich falsch an inmitten des Jahres. Aber hast du denn jetzt schon geraclettet? Ja, weiß ich nicht, da war so eine Stimmung. Du bist ungeduldig. Ja, ein bisschen ungeduldig. ungeduldig. Du kannst nicht erwarten. Vielleicht bin ich ein bisschen voreilig. Ist aber, es auch, aber Raclette ist ja auch was, was man, was schade ist, dass es nur einmal im Jahr ist. Denk, etwas mit Käse zu überbacken ist ja jetzt per se nichts Schlechtes. Der traurigste Anblick ist auch immer, wenn du jeden Morgen hier zum Büro kommst und Stefan kommt und kratzt seinen Schlitten über den Asphalt und mit seinem Schal und seiner Mütze und man denkt sich, Stefan, es hat noch nicht geschneit, es ist zu früh, aber er immer mit Tränen in den Augen auch kratzt schon, über den auch Asphalt. Schon Ende Januar mit seinem Tanktop hier am Tanktop und Surfbrett hier am Hof steht. Wo man denkt, Surfen würde auch bei richtigem Wetter keinen Sinn ergeben. Irgendwann hast du den Rhythmus einfach verloren, bei dir hat sich das Jahr einfach mal nach vorne. Ich glaube, das war dein Urlaub hier auf den Malediven. Dadurch hat sich dein Jahr verschoben. Ich bin jetzt müde, ich könnte jetzt ins Bett gehen und würde durchschlafen. Ja? Das ist immer noch, ich bin noch in einer Zeitzone gefangen. In meinem Kopf sehe ich immer noch die Rochen vor mir her schwimmen. Machen wir jetzt ein Video an. Also, es gibt einen neuen Pokémon-Film, weil ich gerade Pokémon gesagt habe, ich finde es unglaublich. Es gibt einen neuen Pokémon-Film und der wurde in einem Test-Screening geheim gezeigt vor ausgewähltem Publikum. Und da hat jemand mitgefilmt und zwar ist dort folgende interessante Szene passiert. Wir haben eine hochemotionale Szene zwischen Ash Ketchum und seinem Lieblings-Pokémon Pikachu. Und was dort passiert ist, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Das ist professionell eingespielt. Es ist eine Szene, wie gut ist das in der denn? Pikachu spricht. Pikachu fängt an zu sprechen und die Leute können nicht mehr an sich halten. Ja. Die Leute, kann das nochmal zeigen? Und ist der Moment, wo er anfängt zu sprechen. Ja, hör nochmal rein. Der eine Mann, der ein bisschen zu spät sagt, no! Der einfach, weil ich mir denke, was hat er da vor, während alle schon ihren Unmut kundgetan haben? Einfach mit Fassungslosigkeit. What the fuck is happening? Meinst du richtig? Und ja, dann ja. Der eine Mann, der so spät kommt, no! No! Er kann es einfach so leiden. Aber wie lustig ist das? Es gibt seit 20 Jahren Pokémon. Eine dusselige Idee. Ein Punkt, aber auch die Reaktion, so holen wir uns dann also, what? What the fuck? Plötzlich. Aber auch wirklich dann die. Einfach, was eine doofe Idee, mit Anlauf in eine dumme Idee reingeschaut. Jeder weiß, dass das dumm ist. Ich glaube, es gibt immer so lustige Filme, in denen Tiere reden können und alle immer so, oh mein Gott, unser Hund redet. Ich glaube, man würde exakt so reagieren, so, what the fuck? No! Und einfach draufschlagen. Aber ich finde, what the fuck ist sowieso die beste Reaktion auf alles. Ich kann mich erinnern, wir waren Abifahrt, wir waren in Kroatien am Strand irgendwie schön, ja, irgendwie saufen, trinken, Flüssigkeit. Und da gab es dann eine Szene, dass wir so, ein Freund von mir und ich, wir waren in so einem Bungalow, dann gab es so Bungalows, immer so Sechsergruppen und wir waren leider so ein bisschen die Trottel. Ja. Und wir waren so die Reste. Es gibt ja immer wenn so Schülergruppen, so Klassen aufgeteilt werden auf Zimmern, es gibt die Restmenschen. Und habt ihr noch Platz für Florentin? Das ist immer der Satz, der gefallen ist. Es ist wirklich so, dein gesamtes Schulleben, du kannst dich eigentlich am ersten Schultag hinsetzen und anfangen zu beten, bitte, lass mich niemals unter den Restmenschen. Man könnte auch was dafür tun, dass man aktiv cooler wird, aber das hat vorhin von per se abgelehnt. Nein, ich hab mein Schicksal im Gebet gesucht. Ja. Aber es ist wirklich, und ich hatte tatsächlich immer das Glück, nie zu den Restmenschen gehören, außer einer Abifahrt beim letzten Mal. Es war immer schon so oft ganz wichtig, die Fahrt ins Schullandheim. Wo sitzt du im Bus? Weil im Bus werden schon die Zimmer entschieden. Bus ist Krieg. Bus ist Krieg. Absolut hinten Krieg. Sind die ganz coolen. Vorne sitzen auch nochmal die Coolen, es sei denn Lehrer sitzen. Manchmal sind Lehrer vorne beim Busfahrer und dann ist auch die erste Reihe noch ganz cool. Aber in keiner Situation werden soziale Kompetenzen so heiß und gnadenlos geschmiedet, wie in der Schulzeit bei Schullandheim. Wenn du dann irgendwie so eine Fünfer-Freunde-Gruppe bist und so, ey geil, willkommen in ein Zimmer, Alter, geil, mega, oh, wer schläft oben, wer schläft unten. Ja, es sind immer 4 Personen pro Zimmer. Und man guckt sich in seiner Fünfergruppe an und denkt sich, Und das ist reines alle Überleben. Alle wissen schon, Florentin wird rausfliegen. Ey, das ist reines Überleben. Die das überlegen nur noch, wie sagen wir es ihm. Und er weiß noch nicht von seinem Schicksal. Das ist so ein Drama. Das ist wie wenn du in so einem Boot sitzt zu fünft, irgendwie nach dem Schiffbruch, und du weißt, einer wird gegessen. Oder wie in einem, oder es ist wie in einem Heißluftballon, wo alle merken, scheiße, wir rasen auf den Boden zu, der Lava ist. Und wir müssen einen rauswerfen, damit wir wieder steigen. Wer ist es? Ja, der Dickste. Ja, gut. Aber, oder auch eine Person würde reichen, das hat für die Prämisse jetzt nicht mehr gereicht, aber eine Person würde reichen, die man los will. Ja, auf jeden Fall, wir waren in dem Resteraum. So, und das war dann so, das ist dann so, wenn die Reste aus, es gibt ja so Cliquen in der Klasse und jede Clique hat seine Reste und alle Reste kommen in diesem einen, wie beim Toaster, wo unten so die Krümel aufgefangen werden, in dieser Schublade, die ekelhaft ist. Ein neues Toast bilden quasi. Genau, die man zusammendrückt. Ja. Und genauso war dieses eine Bungalow, wo wir waren und wir waren zu zweit in einem Bett. Und der Rest von der Kifferbande, der Rest von den coolen Mädchen. Ja, oh, die Nerds waren da, genau. Der Rest von den Nerds. Ja, ja. Was macht diese Gruppe, hat nichts gemein miteinander. Vor allem die unattraktivste von der Gruppe der attraktiven Mädchen. Die hatten wir bei uns im Bungalow so. Und immer noch wesentlich attraktiver als alles, was wir mit dem jemals gesprochen haben. Ja. Aber man denkt sich, na, auf jeden Fall wurden wir dann irgendwann mal geprankt von einem anderen Bungalow. Von den Coolen. Von den Coolen. Den Prankern. Und der Prank bestand daraus, dass mitten in der Nacht erstmal wurden unsere ein Feuer gelegt wurde. Und es war einfach alle weggebrannt. Also erstmal, vor allem, es war ein Doppelprank. Und ich fand den subtilen Prank viel lustiger als den echten Prank. Und der harte Prank war, dass sie mitten in der Nacht, wie ich um 4 Uhr nachts so tief geschlafen habe, ist einer von den Prankstern in unser Zimmer gestürmt mit einem Besen und hat uns den Besen ins Gesicht gebäst, während wir geschlafen haben einfach. Und hat mit dem Besen ins Gesicht gerammt. Einfach gnadenlos. Wie sah das Brainstorming aus? Vor allem, er muss ja erstmal in eine Art Abstellkammer gegangen sein. Allein das nachts zu machen, wo man ja nicht viel riskieren will, und das für so eine gute Idee zu halten, dass sie dafür in einen anderen Raum gehen, um den Besen zu nehmen. Das einzige Mittel, mit dem sie euch ins Gesicht schlagen können. Was waren die anderen Ideen? Die verworfen wurden und sagen, nee, wir machen den Besen, Alter. Ich glaube, es gab nur zwei Alternativen. Also das Zimmer anstecken war eine davon. Ja, das war nicht einmal ein Scherz gemeint, aber diese Gruppe hätte auch das sein können. Auf jeden Fall, es hat jetzt nicht mich getroffen, sondern mein Freund, der neben mir geschlafen hat. Und der wurde halt schön ins Gesicht gebest und wacht auf und man denkt sich wirklich, für den Schlafenden ist das jetzt wirklich eine Situation zwischen Leben und Tod. Du schläfst in deinem Haus, Nacht, ein Eindringling greift dich mit einer Waffe an und er hat wirklich genauso reagiert wie bei Pikachu, so einem What the fuck, Alter, what? Und genauso reagiert, wo ich immer denke, genauso würde man reagieren, wenn jemand nachts mit einer Pistole und du so What the fuck, Alter, was geht? Alter. Ich hab das Alter. Ja. A-L-D-A. Leute, wow, hey, so neigt man zum D. Man neigt in Horrorsituationen zum D. Ja, ganz interessante Beobachtung. Alter! Leute! Was geht denn hier? Aber außer, du wachst in der Nacht auf, Rauch in deiner Nase, das Kind schreit und du, Leute! Hey, what the? Und genauso hat er reagiert. Und der zweite subtile Prank, dass sie unsere Schuhe in den Kühlschrank getan haben. Und danke. Das ist ein guter Prank. Ja. Schuhe in den Kühlschrank ist ein guter Prank. Weil du wachst auf, du suchst deine Schuhe, du findest deine Schuhe nicht, du setzt dich, machst Frühstück und du siehst, meine Schuhe waren im Kühlschrank die ganze Zeit. Dann ziehst du deine Schuhe an, deine Füße sind kalt, haha. Niemand wird wirklich ernsthaft geschadet, aber man denkt sich, lustig. Das ist ein guter Prank. Jetzt frage ich mich noch mal, wie das Brainstorming aussah. Das ist diese kleine Idee von Timo, der zwischendurch ein bisschen zu leise geäußert hat, dass sein Kumpel ihren Laut nochmal wiederholen musste. Er hat gesagt, wir wollen die Stuhe vielleicht in den Kühlschrank tun. Ja. Dass diese Idee es auch noch geschafft hat, irgendwie umgesetzt zu werden. Ja. Weil er gesagt hat, wir sind schon für die Besen-Idee, aber das mit dem Kühlschrank, das könnte ihr doch nebenbei irgendwie machen. So, die wollten ein gutes Gefühl geben. Ja. Komische Sache. Strange Sache. Also. Ja, ich wurde mal ein Opfer beim Fußballverein. Da hat man mein Handtuch draus gemacht. Oh, wo man auch dachte, wow, das ist schon, ja, es ist nicht wirklich lustig, aber es ist schon ziemlich on point gemein. Weil ich kann mich, jetzt bin ich nass. Aber, mein Leben lang nass. Nachdem du geduscht hast. Ja. Und dann musstest du mit dem nassen Handtuch nach Hause laufen. Ja, genau. Ein guter Freund von mir, mit dem ich da in dem Bungalow war, am ersten Tag hat er seinen Geldbeutel verloren. Und die gesamte Woche Studienabifahrt, hatte er damit zu tun, Stress zu haben wegen, er hatte kein Geld mehr, er musste sich ständig Geld leihen, was mega unangenehm ist, weil du kannst ja bei jedem Menschen nur einen gewissen Betrag leihen. Niemand, kein Schüler, kein Abischüler leiht dir mehr als 50 Euro einfach so. Das heißt, er musste ständig zu anderen Leuten gehen, sich Geld leihen, dann bei dem, dann musste er immer Buch führen, oh, und dann wollte er sich was kaufen, aber dann musste er sich wieder was leihen. Du musst dir jede Ausgabe überlegen, weil du immer denkst, okay, will ich jetzt noch die Chivapchichi mir holen, oh, dann muss ich wieder 3 Euro beim Stefan leihen. Wo ist der jetzt? Ist der beim Strand? Oder was ist denn kostet in Kroatien gar nichts, irgendwas? Ja. Es ist lächerlich günstig da. Das heißt, und dann am ersten Tag waren wir irgendwie baden und dann da hat er seinen Geldbeutel verloren und er hat ihn überall gesucht und er hat alle gefragt, hast du vielleicht mein Geldbeutel? Und die gesamte Woche, alle waren genervt, die gesamte Woche hat er wirklich gelitten und am letzten Tag hat einer, mit dem er beim Baden war, gesagt so, in meinem Rucksack ist noch dein Geldbeutel. Muss ich wohl eingepackt haben. Ciao, wir sehen uns nie wieder in unserem Leben. Und er nur so, das ist nicht dein fucking Ernst. Das ist scheiße. Wo du einfach denkst so, nee, du hast einfach verloren. Aber es gab immer diesen einenjenigen, der den Schlüssel verloren, wo dann die ganze Fahrt ist dann gelaufen. Und wenn du dann der bist, mit der meisten Zeit mit ihm verbringt, dann ist dein Urlaub auch mitgelaufen. Ja. Du hast jetzt in Urlaub versaut. Vielen Dank auch. Aber der hat ja noch ein Besen ins Gesicht bekommen. Deswegen kein Bargeld. Nee, das ist die Lektion, die du daraus ziehst, kein Bargeld. Also, oder keine fremden Portemonnaies einstecken. Ich bin nicht so gut in Lektionen. Und dann halt auch so, ruft man bei der Bank an und lässt man jetzt seine Geldkarte, seine Winnie-Pooh-Geldkarte, die man seitdem man 9 ist, lässt man die jetzt sperren, weil da sind nur noch 3,60 Euro drauf, weil man unter 5 Euro die nicht abheben kann. So lässt man die sperren, gibt man seinen Eltern Bescheid. Sorry, kann ich meine Winnie-Pooh-Karte sperren? Nee, geht gar nicht. Ist nicht dafür gemacht. Nee. Ah. 116 116, die Hotline für Kartensperren. 357 680 169, meine ICQ-Nummer. Nicht schlecht, edit Stefan auf. Nee, wie war das? Oh-oh. Stimmt. Ja. Oh, die Spiele auf ICQ. Ja, das war krass, ne? Und was hast du sonst noch so die Woche erlebt? Was bist du rumgekommen? Außer, dass du den Entschluss gefasst hast, dass du lange Haare haben möchtest. Ja, wie kam es dazu? Nee, ich war am Montag in Berlin, war ich auf einer Premiere. Und das war... Nee, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Nein, das war das auch gar nicht gemeint. Bin ich zufällig gelandet. Hey! Stefan! Wir springen 20 Minuten in die Zukunft. Hey! Es ist der Moment gekommen, wo ich dann leider gespoilert wurde. Und zwar, es war eine Serie. So, und dann hat man halt die erste Folge geguckt. Und dann ging es in der ganzen Serie so ein bisschen darum, wer ist der Vater von wem. Und es hat in vielen, vielen Generationen Zeitachsen gespielt und so weiter. Und dann war ich nach der Premiere auf dem Klo. Und dann war ein kleiner Junge da, der mitgespielt hat. Und das fand ich schon ein bisschen verwirrend. Oh cool, der hat mitgespielt. Und dann kam ein anderer Junge. Warst du auf demselben Klo mit dem Hauptdarsteller dieser erfolgreichen Serie? Ja, das war ein großes Klo, ein Kinoklo. So, und dann kam ein anderer Junge da hinzu. Und der hat so gefragt wie, du warst ja da von eben. Ja, richtig, du hast auch mitgespielt. Oder, ja, hab ich auch mitgespielt. Ich bin der Vater von Ulrich. Und ich so, what? Oh, what? Und aus einer Kabine hört man, what the f- Es war no! exakt so. Ich war in der Kabine, die waren in der Kabine, oder waren draußen gerade, haben gesprochen miteinander. Und dann dachte ich mir so, was? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann hat er einfach so Folge 8 oder so gespoilert. Ja, ist interessant, ist immer schwer. Ne? Bei Seven gab es ja zum Beispiel auch das Problem, dass bei den ersten Credits, wo die Namen genannt wurden, wurde Kevin Spacey nicht genannt. Ja, gut. Weil sonst jeder mehr oder weniger weiß, Kevin Spacey ist der Mörder, weil er alle spielt eine große Rolle. Alle sitzen bis zum Ende da, wo ist Kevin Spacey, wo ist Kevin Spacey. Deswegen war am Ende der erste Name, der dann genannt wurde. Am Ende, am Abschlussabspann. Ja. Gab es dann nochmal ganz lange Abspann. Ja, da gibt es mal lange Abspanne. Am Abspann eines Films. Kann man noch mal sehen, wer alles mitgemacht hat. Ich habe Justice League gesehen. Unfassbar. Ich versuche mal die Abspannseiten zu zählen, die Special Effects Leute machen. Halt einfach, wenn man sich vorstellt, eine Leinwand ist eine Seite ungefähr. Ja. Wie viele Seiten dicht bedruckte Leute haben Special Effects gemacht? Ich glaube, es waren 3 mit jeweils 4 Namen pro Reihe. Einfach unfassbar viele Namen. Es ist immer unglaublich, weißt du, Special Effects, diese gesichtslosen Heerscharen, die dann einfach da immer die Schnurrbärte wegmachen von den Leuten. Ja, tatsächlich war es ja so bei Justice League, dass der Hauptdarsteller Superman hatte eigentlich einen Schnurrbart zu der Zeit, weil er halt noch einen anderen Film gedreht hat. Und dann mussten die wirklich tagelang, saß da ein armer Mann, der dann den Schnurrbart weggemacht hat, wegretuschiert hat mit so einem Radiergummi-Funktion. Was auch nervig. Das ist, weil vor allem ist es ja, man stellt sich das wahrscheinlich so vor, so Special Effects Artist oder so, geil, hier Staub, Feuer, Explosion, oh cool, die springt rein und oh, kann man erkennen, dass es nicht die echte Jennifer Lawrence ist, nein. Aber ich glaube, deren Arbeit ist brutalst kleinteilig. Ja, yeah. Weil da hat ein Frame for Frame. Ja, aber erstens nicht das, aber die machen, glaube ich, auch immer genau dasselbe. Das ist halt wie Akkordarbeit, wie irgendwie bei VW, wo einer immer dieselbe Schraube reindrückt. So bei Hobbit zum Beispiel haben die da so die Special Effects Leute gesagt und einer hat gesagt so, ja, ich habe den gesamten Film eigentlich nur dafür gesorgt, dass die Hobbits genau so groß sind, wie die Hobbits groß sein sollen. Ich habe die immer ein bisschen kleiner skaliert. Und du hast wirklich in seinen Augen gesehen, dass der irgendwie nicht Träne. Mehr dass, mit Träne die runterlief. Und dass der einfach in der ersten Schublade einfach eine Pistole hat, mit der er sich danach, nach dem Interview das Gehirn rausbläst. Es gibt auch so ein Video, wo die Hobbits. Ganzen profillosen Drecks-Hobbits kurz sich alle vorstellen, die ganzen Schauspieler. Einer sagt so, ja. Zwerge meinst du, oder? Ja. Ja. Tatsächlich meine ich die Zwerge. Und einer von den profillosen Scheiß-Dreckszwergen sagt dann sowas wie, ja, ich zähle das Geld. Und der andere sagt so, ja, und mein Charakter ist halt immer ein bisschen gierig. Und der andere sagt so, ja, mein Charakter spielt Fußball ja. in der Freizeit. Und dann sagt der eine, hat dann, ja, meiner ist der fette ja. Zwerg. Ja, ja. Meiner ist ja einfach der dicke Zwerg. Vor allem, es gibt sogar, weißt du, einer, der sagt, ja, ich bin für das Geld verantwortlich. Und dann gibt es in Hobbit 3, glaube ich, gibt es eine Szene, wo sie jemanden bezahlen müssen, der sie über das Ding bringt, wo sie diesen Fährmann kennenlernen. Und wer ist der Typ, der das Geld handelt? Nicht der, der dafür verantwortlich ist. Wenn dein Zwerg einen einzigen Satz als Persönlichkeit hat, dann nicht mal das macht im Film. Also wollt ihr uns eigentlich verarschen? Und der ey. Dicke Hobbit war in einer Szene nicht dick. Ja. Oh mein Gott. Der dicke Hobbit wurde gefragt, wollen sie noch eine zweite Portion? Und er hat gesagt, nein. Ich will den Salat. Wofür zahle ich hier denn 16 Euro für 3D und 60 Frames, verdammt. Das ist echt so 60 Frames kann man nicht mal sehen. Ich komme nicht hinterher. Ich bin noch bei den ersten 10 Frames. Wie nehme ich das wahr? Muss ich mehr blinzeln? Muss ich nicht mehr blinzeln? Ah. Das ist so ein Scheiß. Jetzt kommt ja die Herr der Ringe-Serie bei Amazon. Das ist auch anstrengend einfach, wenn du die ganze Zeit da sitzt und dann musst du deine Augen so befeuchten, damit du irgendwann 120 Scheiß Frames Augen befeuchten. Ey, ich musste mir ins Gesicht spucken während des Films, damit es funktioniert. Was ein scheiß Dreckserlebnis. Stimmt. Serie. Ich glaube, machen Chamäleon so, ne? Die machen mit ihrer. Die machen die Serie? Die machen mit ihrer Zunge, machen die ihre Augen feucht. Und es gibt, ich glaube, es gibt ein Tier, das mit. Die können sogar blinzeln. Ist das. Nee, eben nicht. Das doch, ist halt genau das. Wir können blinzeln. Es gibt irgendein anderes Tier. Es gibt, glaube ich, ein Tier, das hat diesen Blinzelding nicht drauf. Das checkt es einfach nicht. Und macht es mit der Zunge. Das macht dann immer so. Und macht dann über rechtes Auge, linkes Auge. Chamäleons sind cool, wenn man irgendwann entdeckt hat, dass die alles greifen. Die immer nur zwei. Die ja, das hast du schon mal erzählt. Achso. Ja, das ist faszinierend. Die Herr der Ringe Amazon-Serie kommt bald. Es soll um die Geschichte vor den Filmen gehen. Vor Herr der Ringe. Das heißt, es wird richtig spannend. Ich freue mich. Du bist ja im Anmoderations. Es müsste eigentlich so ein Einspieler kommen, wo wir mal reingeguckt, wenn wir mit dem Produzenten gesprochen haben. Und das erste Screening von der Herr der Ringe Serie lief ungefähr so. No! No, go. Er klingt auch nicht aufgebracht. Er will einfach nur. Ich seh ihn eigentlich, wenn man das Video noch weiterlaufen würde, sieht man dann so einen schwarzen Schatten auf die Leinwand zulaufen, so in die Leinwand fallen und die Leinwand zerbricht so. No! Oh mein, die Figur, die alle dafür lieben, dass sie Pika Pika! Pika Pika! Soll jetzt sprechen. Pika Pika! It's because it's a me, Pikachu! What the fuck is this movie? It's because. Laktose intolerant. Ash, I am your father. Leute, was ist das? It's because I'm gay. Pikachu! I mean, it's okay. It's okay. It's okay. But why the fuck does he speak? Nichts könnte er sagen. Und das auch ein bisschen freue ich mich deswegen auch auf den neuen Star Wars. Weil sorry, ganze, einfach nur, okay, der Film kam ganz gut an. Nächsten Film fangen die Pokebälle an zu sprechen. Irgendwann kann alles in der Pokémon-Welt sprechen. Die Pflanzen auch irgendwann. Auch die Tiere, die normalen Tiere in der Pokémon-Welt. Die es ja auch gibt. Ja, das sind nur normale Möwen. Bevor wir es vergessen. Das sind normale Möwen, die da rumfliegen. Wir müssen mal Antenne Alabastia machen. Ja, klar. Zu Pokémon gibt es noch einiges. Aber ich glaub, Antenne Alabastia war nicht Platz 2. Nee, doch, ich meine schon. Antenne Alabastia. Ich glaube, Antenne Auenland war auch noch gut. Ey, das wird die letzten 10 Folgen vom Podcast-Sufe. Müssen wir nochmal alles durchballern. Das machen wir zur Herr der Ringe-Serie von Amazon. Ja, können wir gerne machen. Ich finde lustig, wenn man was versucht, wenn man sich mal aus der Comfortzone bewegt und dann geht das schief. Das ist immer lustig. So, man auch in Filmen, wenn man Leute, die haben Drive, die haben plötzlich eine Art von Charakterentwicklung und bewegen sich aus der Comfortzone raus. Und dann im echten Leben ist oft der Fall einfach, dass man sagt, gut, es misslingt. Und dann geht man wieder so einen Walk of Shame zurück. Zum Beispiel habe ich jetzt gehört, hat sich eine gute Freundin, hat sich ein Tattoo gestochen. Alle haben schon gesagt, ach nee, komm, lass es doch sein und so. Und sie auch so, ja, ich weiß nicht genau. Und über Jahre ging das. Dann hat sie es endlich gemacht. Endlich hat sie gesagt, okay, komm, ich will das gerne machen. Ich lasse mir ein Tattoo stechen. Hinten am Knöchel. Hinten an der Ferse. Ferse-Knöchel-Richtung. Und dann war die im Urlaub und ist da gewandert und hat sich eine Blase gelaufen. Und dann war das Tattoo weg. What? Ja, jetzt hat sich genau an dem Tattoo eine Blase gelaufen. Und dann ist es, und dann ist irgendwann die Blase auch aufgegangen, wie was Blasen halt so machen. Und dann ist das Tattoo weg jetzt. Es ist halt was. Und ich stelle mir vor, erstmal gibt es viele Leute, die ihre Tattoos weghaben wollen, die beneiden. Sie wollte aber das Tattoo haben, war sich aber nicht so sicher, hat auch nicht mehr so richtig gefallen. Und dann geht sie wandern und dann ist das Tattoo weg. Und ich mir denke, ja. Gut, sie hat es versucht, okay? Sie hat es versucht, sie hat den Traum verwirklicht. Jetzt verloren, Alter. Es hat nicht sollen sein. Weil die denkt sich auch, ich kann nicht zum selben Tattoo-Studio nochmal gehen. So, was ist mit ihrem Tattoo passiert? Ich bin die Schwester. Ich bin die Zwillingsschwester. Wir wollen das gleiche Tattoo haben. Aber es ist eine geniale Idee, wenn du dein Tattoo loshaben willst. Können sie sich vielleicht so eine Stunde lang so drauf reiben? Ja, so in einem engen. Hier an dem Stuhl, einfach die ganze Zeit bewegen. Wir haben so einen Ganzkörperschuh. Kann man Blasen produzieren? Da kam schon die Antwort rein. Okay, lies mal kurz rein. Die Antwort hier von Lea, sie schreibt, nein. Kann man nicht. Kann man nicht. Ah, das fand ich so lustig. Einfach dieses, aber wie komm, klein? Mach ich's nicht. Okay, ich mach's weg. Okay, ich mach's weg. Aber wie klein war das Tattoo denn? Das ist, ich glaube, es war nicht groß. Es muss sehr klein gewesen sein. So ein Herzchen? Ja. So Taube? Ich glaube, Sternchen, Herzchen, sowas. Ey, wie kann man denn über Jahre, na gut, ich bin nicht in dem Mindset für Tattoos. Nee, ich kann es einfach nicht verstehen. Und das ist auch okay, muss ich auch nicht verstehen können. Aber manchmal will man auch Leute in seinem Umfeld beeindrucken. Ich denke mir zum Beispiel, wenn ich anfange. Warum dann Knöchel? Ja, aber ich würde, wenn ich morgen mit einem Tattoo käme, würden alle sagen, what, das hätte ich nicht erwartet. Und wir sind ja auch, als Leute, die Comedy machen, wollen wir auch immer Leute überraschen. Wir wollen ja, mein ganzes Leben begreife ich als große Feedline für den einen Tag, wo ich dann mit dem Gesichtstattoo komme oder mit Pfeife rauchend in die Firma komme. Stefan, ich will nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du bist einer der Menschen, die, wenn sie ein Tattoo hätten, jeder sagen würde, ja. Völlig klar. Er ist verzweifelt. Wirklich? Er ist verzweifelt auf der Suche nach einer Persönlichkeit. Er ist verzweifelt versucht auf der Suche nach einem USP. Natürlich. Du bist der Erste. USP. Ja, klar. Ich bin der Keksessende. Du bist der Typ, der sich eine Halbglatze rasiert mit seinen langen Haaren, nur damit er cool aussieht. Damit er aussieht wie Max Landis. Und dann irgendwie so, oh, ich habe jetzt auch lange Haare. Ich bin genauso kreativ. Ich habe auch lange Haare und eine Seite fehlt. Mach auch mittelmäßige Filme. Nee, alle wissen, dass ich der Typ bin, der isst, Kekse isst, während der podcastet. Du hast zwei Arten von Kekse vor dir. Du hast einmal die Cookies, die knusprigen, und dann die Jaffa Cakes. Und Jaffa Cakes sind schon was ganz was Feines, muss man sagen. Probier doch mal. Nee, danke. Und riecht man wenigstens dran. Ja, die riechen sehr gut. Mhm. Sind die denn auch so ein bisschen zimtig? Oh, apropos Zimt. Oh, gut, dass du sagst. Wir haben eine mega Nachricht bekommen. Wir haben eine super Nachricht bekommen. Nee, ist kein Zimt dran bei mir. Wir haben eine tolle Nachricht bekommen von vielleicht einem der wichtigsten Menschen in der Podcast-Historie aller Zeiten, und zwar von einer Lebensmittelwissenschaftlerin, Lebensmittelforscherin. Vor allem, oh, und Mann, Scheiß, ey, wenn man muss sagen dazu, kurz Anmoderation, die Nachricht ist wahnsinnig lang und sehr informativ. Und ich dachte mir, und sie erklärt uns, warum Zimt eine Besonderheit ist, wenn man das isst und schmeckt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, das ist Bullshit. Das stimmt alles nicht. Nee, der Punkt stimmt auch nicht. Nope, das stimmt auch nicht. Und dann hat sie gesagt, mit freundlichen Grüßen, die Lebensmittelwissenschaftlerin, weiß ich nicht mehr, wie sie hieß. Wo ich mir auch dachte, okay, ich arrogantes Arschloch, habe ihr die ganze Zeit gedanklich widersprochen, weil ich es einfach nicht für möglich gehalten habe. Und dann schreibt sie als Lebensmittelforscherin. Und ich habe gesagt, okay, ich war in allen Punkten gerade falsch. Du hast offensichtlich doch recht. Aber man ist so arrogant. Wenn Leute das besser wüssten als ich, würde ich das per se nicht akzeptieren. Ja, wir schauen ganz kurz rein. Ich finde aber, wir haben hier sehr schlechtes Internet. Was ich finde, was tatsächlich fehlt, ist so eine Anzeige, so ein gut gemeinter Rat, der dir dein Computer gibt, so, hey, pass auf, ich verstehe, was du hier versuchst gerade zu machen, aber dafür ist das Internet schlicht zu schlecht gerade. So würde ich so, jemand, der dich mal zur Seite nimmt und so sagt, nicht hey, dieser Balken, der versucht. Genau, nicht dieses A und ein Ladebalken, sondern einfach so jemand, der sagt so, hey, pass auf, ich nehme dich mal ganz kurz zur Seite. Du willst jetzt gerade ein YouTube-Video angucken? Das geht gerade nicht. Ja. Okay? Dafür ist jetzt einfach gerade nicht genug Internet da. Du kannst jetzt eine Sekunde angucken und dann 30 Sekunden warten. Aber ich sag dir hier mal unter uns, es funktioniert halt einfach. Stattdessen nicht. Sieht man einen Balken, der sagt, ich hab's gleich, Ja, und das ist einfach eine Lüge. Wait, ganz kurz. Gib mir noch, warte, ich bewege mich. Bullshit. Ich bewege mich so langsam, dass man denken könnte, dieser blaue Balken ist stehen geblieben, aber ich bewege, hey. Vor allem, wenn du das Internet so schlecht ist, dass du nicht mal eine Facebook-Seite aufrufen kannst. Oder das ist halt so ein Plugin für Chrome, dass alles, was du nicht anklicken kannst, rot ist. Dass der genau checkt, wie viel Internetverbindung du gerade hast und du sagst, okay, Textdateien gehen, Bild, nope, versuch's erst gar. Versuch's nicht. Das ist genau das, was ein roter Bildschirm, die ganze Zeit vorhin ist. Aber genau. Aber es gibt. Und dann vor allem die Anzeige dann, wenn man das versucht hat, 10 Minuten lang, nicht, sie haben kein Internet, sondern die Anzeige, Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Ja. Nee, das ist nicht die Begründung, warum das nicht funktioniert. Dieses Internet ist das Problem. Ich will, dass das Internet, dass der Computer dieses Versuch's erst gar nicht Mindset hat. Weil frustrierend ist es ja erst, wenn du auf das Bild klickst und es lädt ewig nicht und du denkst dir, soll ich jetzt noch warten, soll ich jetzt auf mein Display starren oder nicht? Ja, es ist in einem Boot mit einem sein. Richtig. Gefühl. Es ist ein Vertrauensverhältnis. Wir sind eine Gruppe gerade, wir wollen das Gleiche. Ja. Auch ich will die Website anzeigen, ich kann nur gerade nicht. Ja. Ich will dir auch helfen. Mehr Ehrlichkeit vom Computer, der einfach das Bild einfach rot einfärbt, sodass er sagt, hey, klick hier gar nicht erst drauf. Und du sagst, okay, dann mache ich es halt auch nicht. Wenn ich weiß, irgendwie, keine Ahnung, ist es gerade rot, dann ärgere ich mich auch nicht, dass ich nicht über die Straße kann, weil ich weiß, es ist rot. Und ich warte und zu einem anderen Punkt. So. Und manchmal geht man auch über rot. Ja. So, wir haben eine Nachricht bekommen von Heike, die schreibt, Zimt kann man nicht schmecken, sondern nur riechen. Ja. Ich habe gesagt, Bullshit. Das war eine Ansage. Ich stand da gerade irgendwie in der U-Bahn und habe gerufen, Bullshit! Ja. Was eine dusselige Aussage. Ich dachte mir, das kann nicht. Also vor allem, erst heißt es Zunge. Man schmeckt mit der Zunge. Dann heißt es Nase. Eigentlich gibt es gar kein Schnecken mit der Zunge. Eigentlich gibt es gar keine Nase. Sondern es ist alles Nase. Und auf Zunge hat man nur bittersüß. Und dann wieder, nein, Galileo Mystery. Auch das stimmt nicht. Ich dachte, Galileo hat herausgefunden. Heute noch, gestern auch erst. Das stimmt nicht. Aber auf jeden Fall, Heike hat es jetzt raus. Zimt kann man nicht schmecken, sondern nur riechen. Das könnt ihr ausprobieren, indem ihr was mit Zimtgeschmack esst und euch dabei die Nase zuhaltet. Halt, These. Ich habe das hier versucht. Ich bin gestern auf dem Weg zur Arbeit, habe ich ein Käsebrötchen gegessen und habe mir dann die Nase zugehalten. Unterbewusst. Es war wirklich keine bewusste Handlung. Ich habe mir die Nase zugehalten, weil ich das prüfen wollte und sehe dann auch so ein paar Passanten dann an mir vorbeilaufen, die sich dachten, was ist mit ihm jetzt falsch? Warum hält er sich die Nase zu, wenn ein Käsebrötchen ist? Und man schmeckt auch nicht das Käsebrötchen. Meine These ist nämlich, wenn meine Nase zu ist, wenn ich krank bin, schmecke ich auch nichts mehr. Ja, das ist ja so das Ding, dass man. Ja, aber warum sagt sie denn jetzt, dass man. Gut, das habe ich mir in Frage gestellt, aber sie unterschreibt halt als Lebensmittelforscherin. Ist das ein Scherz? Ich glaube, wir haben ja letztes Mal schon angesprochen, dass sich Zimt nicht mit Wasser vermischt. Und im Mund ist ja Speichelgegend. Speichel ist ja König im Mund. Und alles, was sich nicht mit dem Speichel verbindet, schmeckst du. Ich glaube, wenn du zum Beispiel auch einen ganz trockenen Mund hast, schmeckst du nichts, weil deine Geschmacksnerven die Verbindung mit dem Speichel brauchen. Und Zimt verbindet sich schlicht nicht mit Flüssigkeit. Never. Und andere Sachen schon. Zucker zum Beispiel, das passt. Oder Vanille, wie wir lernen. So, und jetzt geht's nämlich weiter. Bei Vanille hingegen reicht schon eine Mini-Mini-Menge, um etwas zu schmecken. Ja, in Klammern Schwellenwert. Forscherinnen sagen nicht Mini-Mini-Menge. Schwellen. Ja, aber das ist jetzt Forscherinnen-Sprech, die mit Vierjährigen spricht, okay? Ja, das stimmt. Das die Sprache nicht. Orientiert sich auch am Adressat. Hey, ihr beiden! Ich glaube, so muss man auch eher diese Mail ja, vorlesen. Auch dieses hey. Hände auf den Knien so ein bisschen nach unten gebeugt. Genau, auch wieder dieses, wir brauchen ein bisschen länger noch. Hey, ihr beiden! Also, das sind Mini-Mini-Mini-Mengen. Ganz winzig klein. Winzig kleine Männchen. Aber dann hat sie noch den Fachbegriff Schwellenwert hinzugefügt. Deshalb kann man einfach das Innere einer Schote in Milch tun und schon hat man eine Vanillemilch. Hinter den kleinen Punkten steckt ordentlich Wumms. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Auf jeden Fall, Heike, und das würde ich jetzt gerne auch ausprobieren. Vanilleschote, kratzt das mal aus und haut es in Milch. Kann man so einfach Vanillemilch machen? So. Ich esse jetzt diesen Jaffa-Cake mit Pflaume. Und hältst dir die Nase zu. Sehr intensiven Geschmack, eigentlich. Ich hab mal kurz die Nase zu, okay? Okay. Ich geh mal ein bisschen näher ans Mikro. So, Geschmacksexperiment, so. Nase, Stefan Nase T. Ich schmecke nichts. Ich schmecke absolut nichts. Ich kann auch nicht mehr schlucken, weil mein Buffel Luft. Aber du schmeckst schon, dass es süß ist, oder? Nein. Du schmeckst gar nichts? Nein. Ach komm. Nein. Stefan. Bisschen süß. Streng dich an. Jetzt habe ich abgemacht und ich schmecke sofort. Das ist echt interessant, ey. Man kann nicht. Aber ich verstehe nicht, weil die Luft ist doch. Wie hieß sie nochmal? Heike? Heike, ja. Heike. Was kann man denn schmecken, wenn man die Nase sich zuhält? Vanille anscheinend. Weil sie sagt ja im hingegen, Vanille hingegen. Hat einen größeren Schwellenwert. Also vielleicht ist das nicht, was das ist. Sollen wir so eine Tabelle machen? Wenn der ganz hohe Schwellenwert Vanille ist und ganz unten Zimt, dann sollst du mal aufschreiben, was dazwischen alles ist. Vor allem, wenn du Jaffa Cake isst, dann ist doch die Jaffa Cake Luft in deiner Nase. Und wenn du die Nase zudrückst, ist die Luft doch immer noch in deiner Nase. Die Luft ist egal. Ja, aber der Geruch wird doch über Luft vermittelt. Der Geruch ist egal. Ja, Moment. Du schmeckst doch, wenn du nichts. Der Geruch ist egal. Aber Nase ist doch Geruch. Kein runtergefallen vor Schreck. Ich glaube, wir sind am Tiefpunkt. Was gerade geschehen ist, Florentin Will sagt, Nase ist Geruch. Aber Nase ist doch Geruch. Und Stefan Tietze fällt sein angebissener Jaffa Cake runter. Das ist gerade passiert. Wir sind offiziell 3 Jahre alt. Das ist passiert. Nase ist doch Geruch. 23. November 2017, 17.10 Uhr. Nase ist Geruch. Jaffa Cake fällt runter. Das ist, wow. Zwei erwachsene Männer sitzen sich gegenüber. Männer? Würdest du dich als Mann bezeichnen auch? Ich bin ein kleiner Junge im Körper eines. Nee, ich hab letztens jemandem gegenüber gesagt, hier, da sind Erwachsene im Haus. Und habe mich selbst nicht als erwachsen bezeichnet. Einfach, weil. Würde ich auch nicht. Wir erkunden unseren Körper heute. Ey, wir entdecken, machen die Hose auf. Aber sorry. Du hast gerade gesagt, dass es beim Schmecken durch die Nase nicht um Luft und nicht um Geruch geht. Jetzt ist meine Frage. Worum geht's denn dann? Kommt Speichel in die Nase durch den Mund? Oder wodurch überträgt sich die Information, wenn nicht durch Luft? Also ich glaube, Geschmack ist nicht in der Luft, sondern in den kleinen, jetzt hebe das Wort. Ich nenne es mal Molekülen, okay. Die da so rumschwirren. Ey, ich und die bleiben, ja? Glaube ich, und die bleiben dann kleben auf etwas. Kleben? Im Nasenrachenraum. Ja, aber dann noch nicht in der Nase. Auch in Nase. Ich glaube, Nase kann das dann erst quasi lesen. Nein, aber wenn du sagst, man schmeckt in der Nase, dann implizierst du eine Trennung zwischen den Organen Nase und Organen Mund. Und du kannst es nicht einfach sagen, das bleibt im Mund das heißt hängen Hals, und deswegen Nase. Nasen, Ohren, Arzt. Ja, aber trotzdem sind es unterschiedliche Organe. Das ist ein großer Raum, den man als Einheit betrachten muss. Nein. Der zusammen andere Aufgaben hat. Gut. Aber halt insgesamt zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass du einfach das ganze System blockierst, wenn du die Nase zumachst. Ich glaube, es ist schon eine Aufgabenverteilung, aber das ist wie, als ob du dann einfach. Also, du meinst, dass du Ausknopf drückst. Sozusagen hintenrum, also vornerum wäre jetzt durch die Nasenlöcher vorne und dass rum da hintenrum nochmal was kommt. Gut, wir können den Test ja weitermachen. Die Versuche gehen weiter. Ich halte nur meine Nasenlöcher zu, okay? Nee, wobei, man kann doch was essen, ohne es zu riechen. Innen drinnen riechen, meinst du jetzt? Man riecht es von innen oder was? Das ist deine Nein, Antwort. Ich dachte, man riecht es von außen. Ich weiß nicht, was das Experiment jetzt bringen soll. Du, Stefan hat sich die Finger in die Nasenlöcher gesteckt und isst jetzt einen Jaffa Cake. Ja. Was soll das bringen? Ich rieche ihn nicht, okay? Ich halte mir meine Nase zu. So, ich halte mir meine Nase zu, bis ich ihn esse. So, ich habe nicht gerochen. Und jetzt fange ich erst an, wieder zu riechen. Und trotzdem schmecke ich es. Ja, weil du ist ja durch deinen Mund, da kommt da was raus. Nein, Hunde können Sachen durch Wände riechen, ey. Du glaubst du nicht, dass es da interessiert, ob da denn dein Mund zu ist oder Unsere nicht? Unsere Nase ist doch beschissen. Von innen kommt das. Komm, aber was genau wird denn jetzt verändert, wenn du dir die Nase zudrückst? Die Nase an sich, wenn du was riechst, dann ist doch die Rezeptoren sind doch nicht direkt in den Nasenlöchern, sondern irgendwo da hinten, so auf Augenhöhe oder sowas. Okay, ich halte meine Nase zu, okay? Ja. Meine Nase zugehalten. So, langsam werde ich fett, weil das Experiment nervt. So, ich halte meine Nase zu. Jetzt nehme ich den Jaffa Cake. Esse ihn. Ja? So. Jetzt gehe ich weg von. Ich höre auf zu sprechen. Ich höre auf zu sprechen und gehe jetzt weg von Jaffa Cakes. So, und jetzt? Also ich spreche dir einfach einen Abbruch. Ey, bevor du erstickst, das ist es nicht wert. Sofort den Geschmack. Sofort den Geschmack. Oh Mann, ey, so stelle ich mir die Arbeit eines Lebensmittelforschers irgendwie von Heike vor. Können wir abbrechen. Was ist jetzt gerade passiert? Nein. Du hast versucht, gleichzeitig zu atmen und dir die Nase zuzuhalten. Nein, ich musste lachen und dann ist ein Jaffa Cake in meinen Rachenraum gekommen. Aber ich konnte auch nicht wirklich was dagegen tun, wenn meine Nase zu war. So. Versuch ist uneindeutig ausgegangen. Nein, tatsächlich habe ich bestätigt dadurch, ich habe es erwiesen, dass der Geruch von innen kommen muss. Ja, das ist trotzdem Geruch. Gut, das habe ich nicht. Aber durch die Luft, es ging mir um die Luft, dass es über die Luft übertragen wird. Nee, Heike, kannst du uns bitte mal deine Nummer mitteilen? Oder möchtest du mal in unseren Podcast kommen? Weil wir haben auch, Essen war schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen überschwelliges Thema, unterschwellig. Und deswegen sollten wir mal auch mal mit den ganzen Geheimnissen. Wir haben mal gefragt, was ist, wenn man nur Geschmacksverstärker isst? Wie wunderschmeckt das dann? Nach seinem Speichel, dann kann man seinen eigenen Speichel schmecken. So, und das sind alles Fragen. Von der ersten Frage bis zu der Frage, die wir uns jetzt gestellt haben, möchte ich gerne wissen, was. Viel Spaß in weiteren 20 Minuten. Stefan um Luft ringend, Tietze. Bin ich ein bisschen blau geworden auch? Flaumig geworden im Gesicht. So. Und deswegen haben wir auf jeden Fall noch ein paar Fragen, die da in der Hinsicht beantwortet werden müssen. Bis dahin gönnt euch eine schöne Vanillemilch. Einfach das Innere einer Vanilleschote auskratzen. Bourbon-Vanille, was auch immer Bourbon heißen soll. Ja, Vanille. Was ist das denn für ein Scheiß? Vanille? Vanille. Ja. Der Spanier sagt? Ja, aber es ist ja kein spanisches Wort, oder? Vanille. Vanille. Ja, es heißt auch nicht Paella. Das heißt Paella. Ja, aber Paella ist ja ein spanisches Wort. Wie Mallorca. Man sagt doch nicht Mallorca. Warum sagt man manchmal warum denn Paella und Mallorca nicht? Aber ist Vanille denn ein spanisches Wort? Nein. Oh, ich habe jetzt schon Bock auf Vanille. Kann man echt so einfach Vanille in Milch? Und dann ist das, warum trinkt man überhaupt noch normale Milch, wenn man einfach auch Vanillemilch trinkt? Das Phänomen Milch hat sich mir eh nie erschlossen. Warum? Nur weil es eine andere Konsistenz hat? Es ist ähnlich geschmacksneutral wie Wasser. Bitte, was? Es ist schon, Milch ist Stefan, geschmacksneutral. Ich breche hier an der Stelle ab. Nee, das deswegen, kein, deswegen kannst nicht sagen, Milch, mit Kakao. Du kannst nicht sagen, Milch schmeckt wie Wasser. Nein, du bist der das habe ich nicht du gesagt. Bist unfassbar. Ich habe gesagt, es ist ähnlich geschmacksneutral. Es hat ähnlich wenig Wumms. Wie, um mal in Lebensmittelforschung zu sprechen, hat es wenig Wumms. Milch schmeckt doch nach was. Fluentin. Es hat einen mini Schmelz. Haarmilch schmeckt doch anders als Milch. Du kannst doch. Natürlich, ein bisschen. Aber es ist doch nicht so geschmacksintensiv wie andere. Das ist doch so eine gewisse Default-Flüssigkeit. Allein durch deine Säugetier-Vergangenheit hast du doch. Ist es doch eine Art Default-Flüssigkeit, die du zu dir nimmst. Das hat doch nicht keinen großen Geschmack. Boah, es ist natürlich schwierig, Geschmacksintensität. Deswegen wird er auch andauernd gemischt. Dinge mit wenig Geschmack werden andauernd gemischt. Mit Vanille, mit Erdbeer, werden zu Joghurt mit verschiedenen Bullshit-Farben, ja, Kakao, gut. Wasser wird auch andauernd Geschmack. Ja, aber es gibt auch Cherry Coke und Coke ist auch geschmacksintensiv. Ja, deswegen Wasser ja geschmacksintensiv. Deswegen wird das zu Cola und Apfelschorle. Aber es gibt in Deutschland keine Vanille-Cornflakes, ne? Weil ich habe gerade versucht, Vanillemilch weiterzudenken mit Cornflakes. In Amerika glaube ich schon. Da gibt es dann so, ich glaube, Bienchen sind das auch. Nee, das wäre dann wieder Honig, ne? Es gibt keinen Vanille-Cornflakes. Ja, die Bienchen machen Honig, Florentin. Die Bienchen. Oh, ich würde so gerne mal wieder tatsächlich habe ich gelernt für gute Arbeit von Sketch, dass auch die Bienen, Bienen sind sehr, sehr wichtig für die Umwelt. Klar, wissen ja alle, deswegen wollen die auch alle retten. Wespen sind ähnlich wichtig für die Umwelt. Wespen sind nämlich noch robuster und stärker als Bienen. Und sind ähnlich daran beteiligt, die Pflanzen zu bestäuben. Hat jetzt nicht irgend so ein Schauspieler so ganz viel Land gekauft und da ganz viel Bienen angesiedelt? Ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand, der gesagt hat. Die Arbeiten von The Bee-Movie, meinst du? Nee, ich glaube, jemand, der einfach. Ja, einfach jemand, der gesagt hat, ich nehme es jetzt einfach in die eigene Hand, ich rette jetzt eigenhändig Bienen. Ich rette jetzt eigenhändig einen Hektar. Und ja, kaufe einfach. Wie groß ist ein Hektar? Ja. Stell dir mal einen Hektar jetzt vor, vor deinem inneren Auge. Ist Hektar das mit der A? Also, was denn nochmal? Ja, A ist Fläche auch, aber nee. A, ja, ich weiß, was du meinst. Also A ist einmal Ja für Anus und dann nochmal Hektar. Nee, Hektar ist HA, ist Hektar. Nee, Hektometer. Hektohektar. Ha. Ein halber Hektoliter. Hektoliter Haarmilch. Liter. Okay, what? What the f- Alle Podcast-Zuhörer sind zu Hause. Wie heißt, fängt Pikachu an zu sprechen? What the f- What? Was ist größer, ein Quadratkilometer oder ein Hektar? 10 Hektar. Sind 10 Hektar sind ein Quadratkilometer? Nee, die sind so groß wie, sind größer als. Ja? Weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung, wie groß ein Hektar ist. Hektar sind doch 10 mal 10, 100 Quadratkilometer, oder? Hm. Nee. Das ist schon richtig groß. Das ist riesig, ey, ne? Nee, das kann nicht sein. Jedenfalls Hornissen ähnlich. Hornissen, Wespen und Bienen sind alle gleich wichtig. Ja, Hummeln? Problem ist, dass Hornissen auch Bienen essen. So, und dann fängt es für mich an, dass es kompliziert wird. Weil Hornissen darfst du nicht töten, weil halten das Ökosystem beieinander. Sind sie aber jetzt wichtiger als Bienen? Heißt, sollte man lieber eine Hornisse retten und die Gefahr eingehen, dass sie auch mal eine Biene tötet? Wie viele Bienen tötet eine Hornisse pro Jahr? Ja, aber vor allem, wenn du jetzt, mehr, wenn du jetzt viel? Dafür sorgst, dass es mehr Bienen gibt, gibt es automatisch auch mehr Hornissen, weil die mehr zu essen kriegen und sich mehr vermehren. Ich bin du kannst Leben, die gar nicht trennen, die Bestände, weil Leben die immer sich anpassen. Auf der Suche nach Antworten und je mehr Antworten ich näher komme, desto mehr Fragen bilden sich. Hummeln? Wo, ja, Hummeln machen auch, bestäuben auch. Bremsen? Die, nee, bremsen, hör auf, ey. Pferde, sind Pferdefliegen bremsen? Ey, irgendwann, ich wette, in 100 Jahren sind alle ausgestorben und es gibt so arme Menschen, die immer so Blumen anlecken müssen, die dann irgendwie so durch die Wälder laufen und so das alles ja anlecken und dann so persönlich nee, die bestäuben Fließbandarbeit. Da kommt so eine große oh Fließbänder, wo so Gänseblümchen ja, ja drauf sind. Und du hältst da deine Zunge raus. Ja, das ja ist deine Arbeit. Und dann kommst du nach Hause mit so einer schlaffen Zunge. Ja, hallo, Stas. Ja, so wie Bart Simpson, der ganz viele Briefumschläge anlecken musste. Und ich musste in meinem Callcenter auch mal, habe ich einen ganzen Stapel Briefumschläge bekommen und ganz viel Zettel und musste ich die alle anlecken und auch zumachen. Da dachte ich mir, genau wie Bart Simpson. Ich bin wie Bart Simpson. Ich bin wie Bart Simpson. Da hat mich echt durch den Tag gebracht. Ich glaube, rückblickend, dass der Tafelwitz der Simpsons mich zu Comedy gebracht hat. Ja? Weil die Tafelgags, die haben eine ganz coole Dynamik. Und zwar sind es ja keine Witze. Er schreibt ja keine Witze an die Tafel. Mhm. Er schreibt Sätze an die Tafel. Also du meinst ganz kurz im Simpsons-Intro, wo man immer sieht, dass Bart gerade Nachsitzen macht und immer wieder denselben Satz an die Tafel schreibt und dann hört die Klingel. Und wenn dann ihr diese Erklärung brauchtet gerade, um das zu verstehen, dann ist der Podcast auch nicht richtig für euch. Ich versuche, möglichst viele Leute ins Boot zu holen. Nee, finde ich gut. Ich sag nur, dass wir diese Leute nicht brauchen. So, und da steht immer was anderes drin. Nämlich, ich soll nicht dem Rektor sagen, dass Freitag der 13. mein Geburtstag ist. Genau, was auch immer. Genau, genau. Und das Coole daran ist nicht die Witze, sondern die Welt, die es aufmacht. Mhm. Die Art, das ist eine ganz spezielle Dynamik. Der Kontext ist nämlich der Gag. Der Kontext ist, an die Tafel schreiben zu müssen. Und zwar, und dahinter ist ja, da steht ja die Geschichte dahinter, dass es Leute aufgeregt haben muss erst, irgendwie die Leute neben ihm saßen. Dass er erwischt wurde. Dass er erwischt wurde, mhm, dass der Rektor das auf sich bezogen hat oder whatever. Da ist immer eine Geschichte dahinter. Und allein der Kontext ist der Gag. Das ist nie der Witz, das ist nie lustig für sich genommen, was auf der Tafel steht. Mhm. Manchmal auch, klar. Aber das ist das Gesamtkunstwerk, das dahinter, dass es in einem Satz, nur allein durch den Kontext, so viel Geschichte und so viel Kopfkino aufgemacht wird, dass du darüber theoretisch in deinem Kopf so eine kleine Simpsons-Folge ablaufen hast. Ja. Und wo ich mir denke, wow. Beziehen die sich eigentlich manchmal auf Wörtern andere Folgen? Beziehen die sich auf andere Kann Folgen? Kann gut sein, weiß ich nicht genau. Weil die haben in jedem Intro haben die einmal den Tafelgag und den Couchgag. Den Couchgag, ja. Also der Hardcore-Halligalli-Effekt, dass du dir in jeder Folge was Neues überlegen musst. Ja. Dann einfach, du brauchst für jeden Couchgag. Und die waren auch nie wirklich lustig. Das ist ein Simpsons-Phänomen mit dem Halligalli-Gag-Phänomen beschreiben und umgekehrt. Ja. Ja, aber das stimmt natürlich. Das ist wirklich interessant. Und der Couchgag ist ein Beispiel ist ein Gegenbeispiel. Also das ist ein Witz, der ja auch funktioniert, aber ganz anders. Also der Nuss zu erklären, das muss ein Witz für sich sein. Oder ja, lustige als Slapstick irgendwo. Slapstick-Sache, ja, genau. Aber das fand ich immer toll. Und dann dachte ich mir, wow, du kannst mit wenigen Wörtern in dem Kopf deines Gegenübers einfach die Welt zum Einsturz ja bringen oder in eine ganz andere Richtung lenken. Und das fand ich toll. Und das hat kleinen Stefan, der sich gerade die Nase zugehalten hat, dazu bewogen zu sagen, genau, ich will auch mal. Ich will professionell Jaffa Cakes essen und mir dabei die Nase zu halten. Jaffa Cake oder Oreo? Jaffa Cake. Oreo oder $100? $100, ob ich jetzt, okay. Jetzt bist du wieder dran. Jaffa Cake oder Cookie? Cookie. Jaffa. Oh, es regnet? Oh, was das für eine Atmosphäre ist, ne? Wenn es so ein bisschen gegen die Scheibe dröppelt. Das finde ich ganz interessant. Mache ich mir manchmal an, irgendwie, wenn ich was lese oder so, mache ich mir an, so YouTube irgendwie so Rain Against Window. Da bin ich, das finde ich, ist eine ganz angenehme Atmosphäre. Dann machst du auswählen das Lied an. This is the rain against the window. Africa. Can take a lot to take me away from you. There's Hallo, hier ist GEMA. Hör mal auf zu singen jetzt, hier ist GEMA. Ist Ihr Name GEMA? Ja. Oh, wenn du neben der GEMA wohnst, wie nervig muss das denn? Guck mal, das ist Sitcom. Mein Leben neben der GEMA. Und dann jedes Mal, Happy Birthday to Dick von Kloxy. Hier ist GEMA. GEMA woanders hin. Hör auf jetzt. Guck mal, das ist der Heizspender, der früher auch immer in unserem... Heizspender? Du kannst Wärme spenden, du kannst nicht Hitze spenden. Wow. Und mit diesem Wort verabschiedet sich Stefan Tietze von der heutigen Ausgabe. Okay, lass mich abmoderiert. Du machst noch weiter. Wir haben viele. Verabschiedet sich Stefan Tietze. Ja, wir haben viele Fragen aufgemacht in dieser Folge. Und noch weniger Antworten. Wir werden wahrscheinlich wieder viele hilfreiche, aber auch nervige Zuschriften bekommen. Ich freue mich auf ganz viele Bilder von Vanillemilch, die alle genauso aussehen wie normale Milch. Und viele davon sind debatable stock-footed. Und jetzt visuell nicht so spannend sind. Aber ich. Stellt euch vor jedem Bild, was ihr hochladet, die Frage: Braucht es die Welt? Braucht, brauchen die Welt? Und wir sehen das, wenn ihr Stock-Footage in eurer Hand schaut. Wasserzeichen. Wir sehen das, wenn ihr nicht wirklich Vanillemilch kocht, sondern das nur reinschoppt. Wir bemerken das. Ja? Versucht's erst gar Und nicht. Und jetzt kommen die ganzen Stock-Footage-Bilder ironisch zu uns. Naja, weiß nicht, was man macht. Doppelt ironisch, immer einmal. Mach's gut, das war Stefan T. Das war Florentin B. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ciao.